guten Zeit. Nun das Warten hat ein Ende. Bleibt euer Ohr in der Legende. Rammstein. Rammstein. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. tu dir weh. Tut mir nicht leid, das tut dir gut. Hört, wie es schreit. Ich tu dir weh. Haltet euch sein. Stimmen flüstern hinter dem Gesicht, die da sagen, die da sagen. Tu das nicht, lass das sein. Fass das nicht an, sag einfach nein. Rückstabil. Yeah. Komm mit mir, komm auf mein Schloss. Da wartet Spaß im Tiefgeschoss. Leise, leise wollen wir sein, den Augenblick von Zeit befreien. Ja, das Paradies liegt unterm Haus. Die Tür fällt zu, das Licht geht aus. Seid ihr bereit? Seid ihr soweit? Willkommen in der Dunkelheit! In der Dunkelheit! Keiner kann hier unten stören. Niemand, niemand uns hören. Nein, man wird uns nicht entdecken. Wir lassen uns das Leben schmecken. Und bist du manchmal auch allein? Ich pflanze dir ein Schwesterlein. Die Haut so jung, das Fleisch so fest. Unter dem Haus ein Liebesnest. Seid ihr bereit? Seid ihr so weit? Willkommen in der Dunkelheit! In der Dunkelheit! Wirklichkeit und wanderst du im tiefen Tal. Seid ihr bereit und sei dein Dasein ohne Licht. Seid ihr so weit? Fürchte kein Unglück, keine Qual. Macht euch bereit. Problem. Let's do it quick.

es ist besser. Thank you. sprechen. Ach, das Blut läuft aus dem Mund und keiner wird mich rächen. Sinnlos gehe ich zugrund. Eine Liebe, zwei Pistolen, einer konnte schneller ziehen. Nun, ich bin es nicht gewesen. Jetzt gehörst du ihm. Roter Sand und zwei Patronen, eine stirbt im Pulverkuss, die zweite sollt ihr Ziel nicht schonen, steckt jetzt hier. Die zweite sollt ihr zählen.